Das ist Michael. Michael lebt in einer Partnerschaft mit Simone, geht einem Job in der Verwaltung eines großen Unternehmens nach und verbringt seine Freizeit gerne mit Freunden in der Natur oder beim Sport. Man könnte sagen, dass Michael relativ glücklich ist mit seinem Leben. Doch seit einiger Zeit sieht er sich zunehmend einem immer weiter wachsenden Druck am Arbeitsplatz ausgesetzt. Er muss oft viele unterschiedliche Aufgaben gleichzeitig managen, ist einer enormen Informationsflut ausgesetzt und zusätzlich begegnen ihm im Alltag auch noch eine Menge Ablenkungen und Herausforderungen, die auch noch seine Aufmerksamkeit erfordern. Michael fühlt sich zunehmend gestresst und fragt sich immer häufiger, wie er die immer weiter ansteigenden Belastungen auch in Zukunft noch erfolgreich bewältigen kann. So wie Michael geht es vielen Menschen in Deutschland. 77% der Menschen in Deutschland fühlen sich häufig gestresst. 67% klagen über Gereiztheit. 58% leiden unter Konzentrationsproblemen und ebenfalls 58% verspüren regelmäßige körperliche Symptome und Verspannungen. Nachdem Michael bereits einiges ausprobiert hat, um mit all den Belastungen besser zurechtzukommen und nichts wirklich nachhaltig gewirkt hat, übt er nun seit ein paar Wochen auf Rat eines Freundes die Meditation. Und tatsächlich fühlt er sich auch bereits nach wenigen Wochen weniger gestresst und hat das Gefühl, mehr Energie zu haben, was auch Simone sehr zu schätzen weiß, wenn Michael abends nach einem langen Tag im Büro nach Hause kommt. Tatsächlich ist die Meditation ein echtes Wundermittel. So fanden Forscher in mehr als 10.000 Studien heraus, dass Menschen, die regelmäßig meditierten, deutlich leistungsfähiger waren als andere, die nicht meditierten. Sie waren fröhlicher und weniger anfällig für Stimmungstiefs und Depressionen, waren resistenter gegenüber Stress, litten weniger unter Ängsten, waren kreativer, fühlten sich vitaler und allgemein gesünder und auch konnte festgestellt werden, dass die Schlafqualität dadurch deutlich verbessert wurde. Eigentlich kaum zu glauben, doch das alles und noch viel mehr kann die Meditation. Und auch dein Leben kann mit 10 Minuten am Tag auf vielfältige Weise bereichert werden. Michael jedenfalls ist begeistert und möchte die Meditation in seinem Leben nicht mehr missen. Und wann beginnst du, deine Ressourcen vollständig zu erschließen?